Verstecken spielen. Es war einmal in einem fernen Königreich, wo eine schöne Prinzessin namens Melanie lebte. Melanie war klug und intelligent und sie liebte es, Spiele zu spielen. Ihr Favorit war Verstecken spielen. Melanie ließ sich einen eigenen Turm bauen. Er war so hoch, dass sie von dort aus alles in der Umgebung sah und so konnte sich niemand jemals vor ihr verstecken. Der König liebte seine Tochter sehr. Aber obwohl sie so klug war, dachte er, dass sie sich zu sehr wie ein Kind benahm. Das Schlimmste jedoch für ihn war, wenn er sie nach der Ehe fragte. Melanie, meine Liebe, wann wirst du dir einen Mann auswählen? Oh, Vater, warum fragst du mich das? Du weißt doch, dass ich überhaupt nicht heiraten will. Aber, Liebling... Vater, weißt du, wie klug ich bin? Wird es überhaupt irgendwo jemanden geben, der klüger ist als ich? Oh, ich weiß, dass du intelligent bist, aber manchmal benimmst du dich wie ein kleines Kind. Du und deine Spiele. Vielleicht solltest du einen Mann heiraten, der aus Rätseln besteht. Ein Mann aus Rätseln? Ach, wie reizend. Vater, ich erkläre hiermit, dass ich einen Mann heiraten werde, der hervorragend im Versteckspiel ist. Wie bitte? Du entscheidest dich für einen Ehemann durch das Versteckspiel? Königliche Leute haben keine Zeit für Spiele. So einen Mann wirst du nie finden. Genau, das ist der springende Punkt. Ach. Danach kamen viele junge Könige und Prinzen, um die Hand der Prinzessin zu bitten. Sie alle dachten, es wäre leicht, Verstecken zu spielen, aber von ihrem Turm aus konnte die Prinzessin sie immer finden. Bald gab es keine Prinzen mehr, die die Prinzessin heiraten konnten. Melanie war darüber glücklich, der König aber nicht. Melanie, tu das nicht. Heirate einen der Prinzen, die hierher gekommen sind. Der mit den dunkelroten Haaren sah doch gut aus. Derjenige, der sich im Fischfass versteckt hat? Niemals. Dann lieber ein Frosch. Ach. Das wirst du nicht. Du wirst den Frosch auch ablehnen. In der Zwischenzeit reiste Prinz Liam an, der von der seltsamen Bitte der Prinzessin gehört hatte. Er war ein starker, gut aussehender junger Mann und auch sehr freundlich. Oh, hilft mir jemand! Bitte, soll mich retten! Oh, du armer kleiner Schmetterling. Hier, bitteschön, du bist frei. Oh, danke, freundlicher Mann. Ich bin dir dafür immer dankbar. Nun, es war genau das Richtige, was ich tun kann. Du bist sehr nett. Wann immer du in Schwierigkeiten bist, komm zu mir und ich werde dir helfen. Nun muss ich aber los. Tudelu! Der Schmetterling flatterte weg und der Prinz machte sich wieder auf den Weg. Etwas später hörte er jemanden vor Schmerz schreien. Oh, mein Fuß! Oh, wie es schmerzt! Ich brauche Hilfe! Bitte helfen Sie mir! Liam blickte über die Büsche und sah einen kleinen Hasenfuß unter den Wurzeln eines Baumes feststecken. Oh, du armer kleiner Hase! Das sieht schrecklich aus. Ich versuche, dir zu helfen. Liam befreite das Bein des Hasens so sanft wie möglich. Oh, oh. Aber, Hase. Oh, es wird wehtun. Nein, nein, nein, nein, nein. Oh, sie sind fertig. Oh, ich bin frei. Yippie, wie wunderbar. Oh, wie kann ich mich bloß revanchieren? Nun, pass einfach besser auf dich auf. Danke, vielmals. Du bist ein freundlicher Mensch. Denke daran, wenn die Zeit kommt und du mich brauchst, suche einfach nach mir und ich werde dir zur Hilfe kommen. Auf Wiedersehen. Und dann sprang er fort, glücklich wegen Liams Behandlung. Liam lächelte und setzte seinen Weg fort. Als er sich dem Waldrand näherte, sah er einen Adler. Er sah müde und sehr hungrig aus. Liam hatte Mitleid mit ihm. Netter Reisender, gib mir etwas zu essen, wenn du etwas hast. Meine Flügel fühlen sich heute zu schwer an, um zu fliegen. Ich habe nur etwas Brot bei mir. Du kannst es haben, wenn es dich zufriedenstellt. Oh, danke. Der Adler aß das Brot auf und sah nun viel glücklicher aus. Vielen Dank dir, dass du mich gefüttert hast. Gibt es etwas, das ich im Gegenzug tun kann? Es gibt nichts, was ich im Moment brauche. Ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Nun, wenn du jemals etwas brauchst, ruf nach mir und ich werde dir definitiv helfen. Liam nickte und machte sich weiter auf den Weg zur Prinzessin. Bald erreichte er den Palast. Er trat ein, um Prinzessin Melanie zu sehen. Oh, schau, ein neuer Verehrer. Gott sei Dank gibt es noch einen für dich. Doch als Melanie Liam sah, war sie verblüfft. Sie hatte noch nie zuvor einen so gut aussehenden Mann gesehen. Seid gegrüßt, Prinzessin Melanie und eure Hoheit. Ich bin Prinz Liam und bin gekommen, um die Hand der Prinzessin zu bitten. Wirklich? Hast du nicht von den anderen Prinzen gehört, die es versucht haben? Ich habe von ihnen gehört, Eure Hoheit. Aber etwas sagte mir, dass ich es besser machen werde als sie. Ich werde mein Bestes tun, um mich vor euch zu verstecken. Melanie war sehr erstaunt über Liams Selbstvertrauen. Gut. Fangen wir gleich an. Geh und versteck dich. Aber lass dir sagen, dass, obwohl dieses Königreich riesig ist, ich dich definitiv finden werde. Liam lächelte und ging. Er ist der Richtige. Das ist der Prinz, den du heiraten wirst. Natürlich nicht. Ich werde ihn leicht finden. In der Zwischenzeit ging Prinz Liam, um den Adler zu finden. Wenn das, was die Prinzessin sagt, wahr ist, sollte ich besser um Hilfe bitten. Adler! Adler, kannst du mich hören? Der Adler hörte ihn und kam angeflogen. Hallo, was kann ich für dich tun? Ich muss mich vor Prinzessin Melanie verstecken. Würdest du mir helfen? So trug der Adler Liam zu seinem Nest und setzte sich vor ihn, um ihn zu verstecken. Prinzessin Melanie ging zum Turm und sah sich um. Sie konnte Liam nirgendwo sehen. Schließlich nahm sie ein Teleskop heraus und schaute herum. Wo könnte er sein? Er ist nicht in der Nähe der Boote am Meer. Sogar im Wald scheint er nicht zu sein. Warte. Ist er das? Und als sie näher hinsah, sah sie zwei Beine, die aus dem Nest des Adlers ragten. Wie hatte er es denn bloß geschafft, sich bei einem Adler in seinem Nest zu verstecken? Sie ging zu ihm und rief ihn herunter. Liam, ich kann deine Beine sehen. Ich habe dich gefunden. Bedeutet das, dass ich verloren habe? Nun, du hast ein wirklich gutes Versteck gefunden. Und es hat mich sehr viel Zeit gekostet, um dich zu finden. Daher gebe ich dir noch eine Chance. Liam ging weg, um nach einem anderen Versteck zu suchen. Diesmal rufe ich den Hasen. Hase, kannst du mich hören? Ich brauche deine Hilfe. Hier bin ich. Hoppitop, was wünschst du von mir? Bitte hilf mir, mich vor der Prinzessin zu verstecken, ohne dass sie mich findet. Noch einer, der zum Scheitern verurteilt ist. Lustig. Oh, ich werde gewinnen. Hilf mir einfach. Okay. Ich werde ein Loch für dich in den Boden graben. Darin kannst du dich verstecken. Und schon bald hatte das Kaninchen ein Loch gegraben. Tief genug als Versteck für Liam. Nur seine Haare ragten ein wenig heraus. Wenn ich ein paar Blumen dazu stelle, sieht dein Haar aus wie ein netter kleiner roter Busch. Ich bin weg. Ich hoffe, du gewinnst das Spiel. Uhuhu. Zurück am Turm suchte Prinzessin Melanie nach Prinz Liam. Doch wieder suchte und suchte sie und konnte ihn nicht finden. Nochmal? Ich habe mir alle Bäume angesehen und in keinem von ihnen ist er. Wo könnte er nur... Was ist das? Was sind das für seltsame rote Tulpen? Warte, könnte es sein? Sie verließ den Turm und stand bald an Liams Seite. Kleiner roter Busch, würdest du bitte aus dem Boden kommen? Ich habe dich wieder gefunden. Wiederum hast du dich sehr gut geschlagen. Weißt du was? Da du dich dieses Mal auch gut versteckt hast, gebe ich dir eine allerletzte Chance. Aber das war's dann. Wieder suchte er nach einem anderen guten Ort. Was soll ich bloß tun? Wo könnte ich mich sonst noch verstecken? Oh, hallo! Du bist der Mann, der mir geholfen hat. Was ist denn los? Warum bist du so besorgt? Also hat Liam dem kleinen Schmetterling alles erzählt. Lass mich dir helfen. Siehst du, ich bin eigentlich der Wächter dieses Waldes. Ich werde dir etwas Gutes geben. Iss das auf und du wirst zu dem werden, was du sein willst. Liam nahm die Kugel in seinen Mund und in einer Sekunde hatte er sich in einen Frosch verwandelt. Igitt, ist es wirklich das, was du werden wolltest? Die Prinzessin wird dich dafür überhaupt nicht lieben. Quack. Nun, ich habe einen kleinen Zauber auf die Kugel gelegt. Wenn die Prinzessin die Worte "Ich gebe auf" sagt, wirst du wieder in deine menschliche Form zurückkehren. Das ist unglaublich. Ich gehe jetzt zur Prinzessin. Sie wird mich überhaupt nicht erkennen. Wieder zurück am Turm suchte Melanie verzweifelt nach Prinz Liam. Sie sah überall hin, doch sie konnte ihn nirgendwo sehen. Oh, was soll ich tun? Er ist nirgendwo. Nicht an den Meeren, nicht in den Wäldern und nicht auf dem Schlossgelände. Ich habe überall gesucht. Quack, quack. Oh, ein Frosch. Geh weg. Ich suche nach meinem Prinzen, nicht nach dir. Liam fing an, deshalb zu kichern. Wie lustig. Sie erkennt mich wirklich überhaupt nicht. Melanie suchte weiter und beschloss schließlich, selbst loszugehen, um nach ihm zu suchen. Sie blickte hinter alle Bäume, in die Löcher und sogar in die Teiche. Aber egal, wo sie suchte, sie konnte ihn nicht finden. Ach, er ist nirgendwo zu sehen. Hat er sich in einen Vogel verwandelt und ist weggeflogen? Quack, quack. Oh, warum bist du hier? Du bist mir überall hin gefolgt. Husch! Quack, quack. Ach, vielleicht sollte ich dich einfach heiraten. Ich hatte Vater ja gesagt, dass ich am Ende einen Frosch heiraten würde. Ich gebe auf. Und in diesem Moment kehrte Liam zu seiner menschlichen Gestalt zurück. Hallo, Prinzessin. Du warst der Frosch? Aber wie hast du... Das ist mein Geheimnis. Aber jetzt habe ich gewonnen, richtig? Die ganze Zeit warst du bei mir und ich wusste es nichts. Ja, du hast gewonnen. Und darf ich sagen, dass ich froh bin, dass du gewonnen hast? Denn ich will dich auch heiraten. Bin ich der Glücklichste oder was? So wurden am nächsten Tag Prinzessin Melanie und Prinz Liam glücklich verheiratet. Der König war besonders erfreut. Oh, ich könnte nicht glücklicher sein. Oh, und das Kaninchen, der Adler und der Schmetterling waren auch als königliche Gäste zur Hochzeit geladen. Denn Liam hatte Melanie erzählt, wie sie ihm halfen. Gott sei Dank war sie eine tolle Frau und lud die drei ebenfalls zur Hochzeit ein. Nun, ich denke, ich sollte jetzt aufhören zu reden und mein Essen genießen. Tschüss.